Polizei und Staatsanwaltschaft in Bremen ermitteln jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer den 66-jährigen AfD-Politiker Frank Magnitz krankenhausreif geschlagen hat, ist weiter unklar. Immerhin gibt es Videoaufnahmen, auf denen laut Polizei zwei Personen zu sehen sind, die sich dem Bundestagsabgeordneten von hinten nähern. Eine dritte Person lief demnach versetzt dahinter. Magnitz sei von hinten angegriffen worden und daraufhin gestürzt. Anschließend flüchteten die Täter. Die AfD hatte zunächst behauptet, dass Magnitz mit einem Kantholz niedergeschlagen worden sei. Frank Passade, Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft, weist diese Darstellung zurück. Von einem Kantholz haben die Ermittlungsbehörden zu keinem Zeitpunkt gesprochen, sondern bei uns hieß es zu Anfang, ein Schlag mit einem unbekannten Gegenstand. Offenbar wurde Frank Magnitz jedoch ohne Waffe attackiert, erklärt die Staatsanwaltschaft. Man mag es sich so vorstellen, dass ein Sprung mit dem Ellbogen voraus in den Rücken sich wie ein Schlag anfühlt. Also das für sich, er würde es zunächst einmal erklären. Die Polizei hofft jetzt auf weitere Zeugen oder Beweisvideos. Im Deutschlandfunk betont AfD-Vorstandsmitglied Kai Gottschalk unterdessen, ihn überrasche der Überfall nicht. Für mich ist das, müsste ich fast sagen, nichts Neues. So Gottschalk in den Informationen am Morgen. Es gab in der Europawahl 2014 bereits, als ich noch in Hamburg tätig war, Übergriffe. Dann hatten wir ja die Übergriffe gegen mich in Hannover. Das Motiv aber für den Überfall auf Frank Magnitz ist bislang nicht geklärt. Er selbst schließt in einem aktuellen Interview mit der Bild-Zeitung einen Raubüberfall nicht aus. Allerdings sei das nicht sehr wahrscheinlich. Für Alexander Gauland, AfD-Fraktionschef im Bundestag, steht hingegen fest: Es ist die Folge von Ausgrenzung und Hetze gegen die AfD. Ein Vorwurf auch an die übrigen im Bundestag vertretenen Parteien, den SPD-Vizechef Olaf Scholz allerdings scharf zurückweist. Im Übrigen bin ich fest davon überzeugt, dass es eine gute Sache ist, dass aus allen demokratischen Parteien entsprechend sich alle geäußert haben. Und es ist eigentlich mehr eine miese Nummer, wenn nun die AfD das auf ein politisches Klima zurückführt, das es in Deutschland eben nicht gibt. Gewalt muss zurückgewiesen werden. Das kann niemals unter keinen Umständen akzeptiert werden. Die AfD beharrt unterdessen auf ihrer Sichtweise und wirft vor allem den Grünen Stimmungsmache vor. Cem Özdemir, ehemaliger Parteichef und einer der schärfsten Kritiker der AfD, hatte sich kurz nach Bekanntwerden des Angriffs auf Frank Magnitz bei Twitter geäußert. Auch gegenüber der AfD gebe es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt, schrieb Özdemir dort. Und weiter, wer Hass mit Hass bekämpft, lässt am Ende immer den Hass gewinnen. Das wiederum löste wütende Reaktionen aus. Zahlreiche Twitter-Nutzer warfen dem grünen Politiker vor, den Angriff auf Magnitz mit diesen Worten relativiert zu haben. Auch die Äußerungen von Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock lösten bei einigen Stirnrunzeln aus. Sie hatte unter anderem gesagt, wer Hass sähe, der ernte Hass.